Ey, wer zuletzt lacht, lacht am längsten. Ich komme zuletzt und male zuerst, kennst du, nenn ich Wesley Snipes. Bin am Hängen wie ein Kerkermeister, während andere dem Gesetz zur Hand gehen. Wie Pfeffersprays siehst du mich auf einen Mann gehen mit Kettensäge. Bänge nebenbei notgeile Suicide Viber, Rope den roten Kleidern, bis sie backt, frisch sind als Brotleiber. Nutella, ich komm auf die Ranch zum Dämonen austreiben, weil deine Tochter ohnehin frei ist, weil deine Tochter, wenn sie danst, bis oben hin frei ist und sich feil bietet. Komm ich mit Chippe auf der Schulter und blau-weiß im Trucker-Cap, stecke was in den Ofen wie ein Steinkohleheizer. Im Holzfällerhemd und ihr Dämon erweist sich als ein rotweingereifter, notgeiler Plan, dieser Ho mit mir. Vogelhochzeit zu feiern, noch nach oben noch Luft ist wie im Freibad zu Pfingsten. Zieh ich ihren Slip in die Kimme und verknote es hinten mit nem Rosettenstich in ihren hängenden Titten. Der rotbäckigen Bitch mit der vortretenden Augen und hochrotem Gesicht sitzt sie auf ner Stange wie ein Wellensittich. Ich lass die geile Hochzeit feiern, Slut, gefällt es dir nicht? Noch ein Posting auf Facebook, ich erhole mich mit Prosa und Komik. Karaffenweise Honigwein im Giraffenland, während Big Daddy float und die Lil sich Atem spritzt, ho Bitches. Ho Bitches.